Seit anderthalb Jahren schlägt ein großer Repressionsfall hohe Wellen in der anarchistischen Szene und auch generell in der deutschen und internationalen Linken. Es geht um die sogenannten drei von der Parkbank. Ich rede heute mit zwei Freundinnen aus dem Umfeld der drei, die auch Mitglieder der UnterstützerInnengruppe sind, und versuche einen Überblick zu geben, was da eigentlich alles passiert ist. Der Prozess ist kürzlich zu Ende gegangen, es ist ein Urteil gesprochen, aber noch nicht rechtskräftig. Vielleicht habt ihr Lust, ein bisschen zu erzählen, was überhaupt passiert ist, was den drei vorgeworfen wird und wie der Prozess gelaufen ist. Genau, also ich kann ja mal anfangen. Im Juli 2019 sind drei Personen nachts auf einer Parkbank in einem Park in Hamburg aufgegriffen und festgenommen worden. Daraufhin sind zwei Personen in U-Haft gekommen und eine Person ist unter Auflagen wieder rausgekommen. Und dann hat der Prozess eigentlich genau ein halbes Jahr später, im Januar 2020, angefangen. Und das Urteil wurde dann am 5. November 2020 nach über 50 Verhandlungstagen gesprochen. Den drei wurde unterstellt, zur Last gelegt, dass sie Straftaten geplant haben sollen, sich also dazu verabredet haben sollen. Namentlich waren das Brandstiftungen, darunter eine vermeintlich schwere Brandstiftung und Verstoß gegen das Waffengesetz bei einer Person, bei den beiden anderen Beihilfe zum Verstoß gegen das Waffengesetz. Und das Ganze wurde angeklagt durch die Generalstaatsanwaltschaft hier in Hamburg, was insofern bemerkenswert ist, dass die sonst eher große Terrorverfahren führt und weniger die politischen Anklagen hier verfolgt. Genau, vielleicht kann man dazu noch sagen, dass der Prozess auch im Staatsschutzsaal im Gericht verhandelt wurde, das heißt hinter einer Trennscheibe und mit speziellen Einlasskontrollen. Und auch unter Corona dann eigentlich passen 100 Personen in diesen Staatsschutzsaal. Und mit Corona waren das dann zwischenzeitlich nur 6 bis 18 Personen, es hat so ein bisschen geschwankt. Und da kamen dann auch zum Ende Personalienkontrollen oder Persekontrollen dazu, was mit Corona begründet wurde, aber genau, wo man nicht so genau weiß. Der Prozess hat insgesamt über 50 Prozesstage umfasst, weswegen es auch schwer ist, jetzt so einen konkreten Überblick zu geben. Aber es gibt zu vielen dieser Prozesstage Prozessberichte. Wer das auch im Nachhinein nochmal nachlesen möchte, die finden sich im Internet unter parkbankprozess.blackblocks.org. Okay, über 50 Prozesstage und verhandelt mit der Generalstaatsanwaltschaft. Das klingt erstmal krass. Wie ist das oder wie sind die Urteile denn jetzt ausgefallen? Also es hat sich so ein bisschen im Vorfeld wurde das so aufgebaut, dass eine Person besonders hervorgehoben wurde in der Anklage und auch in der Presse, aber da sagen wir vielleicht später auch noch was zu. Auf jeden Fall hat diese Person 1 Jahr und 10 Monate bekommen. Der andere Mensch, der auch in U-Haft war die ganze Zeit über, hat 1 Jahr und 7 Monate bekommen. Und die dritte Person hat 1 Jahr und 8 Monate bekommen. Und alles ohne Bewährung. Und am Tag der Urteilsverkündung wurden dann aber die Haftbefehle erstmal aufgehoben. Das heißt, am Tag der Urteilsverkündung, am 5. November, sind seitdem alle draußen. Okay, schön, dass alle erstmal draußen sind. Wie geht's denn jetzt weiter? Also das Urteil ist nach wie vor nicht offiziell rechtskräftig, liegt auch noch nicht in schriftlicher Form vor. Das heißt, das bleibt jetzt gerade abzuwarten, dass die Urteilsbegründung vorliegt. Dann wird sich da sehr sicher ein Revisionsverfahren anschließen und es bleibt abzuwarten, was dabei rauskommt. Aktuell müssen wir davon ausgehen, dass alle die Verurteilung noch absitzen müssen, wobei die Urhaftzeiten der beiden natürlich auf die Urteile eingerechnet werden. Deswegen die reale Zeit, die verbleibt, für die wesentlich geringer ausfällt als für die dritte Person, die nur kurz im Gefängnis saß. Das heißt für uns natürlich und auch die Betroffenen, dass mit Urteilsverkündung das Ganze nicht vorbei ist, sondern das Ganze weitergeht, die Soli-Arbeit weitergeht und auch die Unterstützung entsprechend weitergeht. aber wir uns erstmal sehr darüber freuen, wieder mit allen gemeinsam draußen sein zu können, die da angeklagt waren. Und wie ist aus eurer Sicht der Prozess gelaufen? Gab es so Punkte oder Momente, denen Mensch besondere Aufmerksamkeit schenken könnte? Wir haben da was gelesen von einem offensichtlich rechtsradikalen Brandsachverständigen, der in den Prozess involviert war und da irgendwelche Gutachten geschrieben hat. Was war da los? Also zunächst vielleicht war der Prozess schon geprägt von dem krassen Verurteilungswillen von der Generalstaatsanwaltschaft. Und im Verlauf oder ja fast eigentlich Richtung Ende des Prozesses ist dann das Gericht dann von dem Vorwurf der geplanten schweren Brandstiftung abgewichen. Also das heißt, es war dann nicht mehr der Vorwurf, dass Häuser angezündet werden sollten, wohingegen die Generalstaatsanwaltschaft schon weiterhin an diesem Anklagekonstrukt festgehalten hat. Aber genau, von Seiten der Kammer wurde das dann quasi verworfen und so ist hingehend ist dann auch das Urteil ausgefallen. Und genau, es gab eben diesen einen Brandgutachter namens Hergesell, der von den Korps beauftragt wurde, so ein Brandgutachten zu schreiben und wo sich dann, oder was er auch getan hat, und wo sich dann durch Recherchen herausgestellt hat, dass er eben ja eigentlich schon der extremen Rechten angehört und vor allem auch auf seinem privaten Facebook-Account sehr rechte, rassistische Kommentare gepostet hat und das ist dann eben rausgekommen und damit musste dann auch das Gutachten abgelehnt werden. Ja, bemerkenswert finde ich da drin auch, dass in einem Post auf seiner privaten Facebook-Seite, die mittlerweile nicht mehr im Netz zu finden ist, eben die Staatsanwaltschaften und Gerichte angegangen ist und das vor allem eben auch ein Grund war für das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft, ihn abzulehnen. Also wenn es an die eigene Jacke geht, irgendwie sind sie sehr empfindlich und haben daran abgelehnt irgendwie und nicht nur aufgrund des Rassismus. Könnt ihr denn aus dem Gerichtsverfahren, wie war da die Stimmung, könnt ihr sagen, wie das so abgelaufen ist? Ob waren viele ZuschauerInnen da? Und wie haben sich die Angeklagten da gegeben? Also die Angeklagten haben das über sich ergehen lassen. So, die beiden saßen ja im Knast und die dritte Person war anwesend bei diesem Gerichtsprozess, aber sie haben sich dafür entschieden, nicht mit dem Gericht zu kooperieren und das Gericht aus ihrer politischen Perspektive und Überzeugung heraus nicht als solches anzuerkennen. Heißt, sie haben keinerlei Aussagen gemacht, sie haben sich überhaupt nicht dazu eingelassen und sie haben eigentlich dieser Inszenierung mehr beigewohnt und die Anwältin ihre Arbeit machen lassen und wurden da drin begleitet von solidarischem Umfeld, solidarischen Menschen. Bei jedem Gerichtstermin war Publikum anwesend. Wir haben ja schon gehört, dass unter Corona teilweise nur 6 ZuschauerInnen zugelassen waren, zwischendurch 18. Teilweise hat Familie das mit begleitet und eben auch diesen Prozess beigewohnt. Und zu jedem Prozesstag gab es eine Kundgebung vor dem Gericht, wo eben das solidarische Umfeld, BesucherInnen und Ähnliches halt irgendwie auch in Empfang genommen worden sind und eben auch Öffentlichkeit hergestellt wurde. Vielleicht auch noch so als Ergänzung, also irgendwie klar würde ich sagen, als AnarchistInnen lehnen wir Gerichte ab und das haben auch die drei bewiesen und trotzdem wollen wir hier gar nicht irgendwie darüber sprechen, wie die persönlich den Prozess oder auch die Knastzeit bewerten würden oder wir wollen gar nicht stellvertretend für die drei sprechen. Aber es gibt einen Text, den die drei verfasst haben, direkt nach oder zum Urteil. Und der ist auch zu finden auf dem generellen Soli-Blog namens parkbanksolidarity.blackblocks.org. Den werden wir auch verlinken. Dann, genau, wollen wir nicht so viel von den Angeklagten reden, die sich ja, wie du gesagt hast, eben auch selber zu Wort gemeldet haben. Habt ihr den Eindruck, dass es trotzdem während des Prozesses auch möglich war, die Repression in einen größeren Kontext zu setzen? Also ich würde sagen, ein größerer Kontext ist allein schon dadurch entstanden, dass es internationale Solidaritätsbekundungen gab und das ja schon quasi einen größeren Kontext schafft. Generell muss der Prozess auch in so einem Kontext gesehen werden von generell autoritärer Formierung und gesellschaftlicher Stimmung, auch insbesondere in Hamburg und auch insbesondere nach dem G20. Ja, und ich würde auch sagen, dass wir den Verurteilungswillen da auch ganz klar einordnen in der historischen Geschichte. Es gab einfach in Hamburg lange keine Verurteilungen wegen militanter Aktionen in der Form. Jetzt meinten sie, sie haben drei da erwischt bei der Planung von Straftaten, vermeintlichen Straftaten. Und auch da kann man das einordnen, dass es da eben auch darum geht, die drei stellvertretend für die gesamte Bewegung in Hamburg der letzten 20 Jahre abzuurteilen. Ist denn euer Eindruck gewesen, dass es darüber auch eine Auseinandersetzung in den, sagen wir mal, nicht linksradikalen lokalen Medien und auch in Hamburg über so Szenekreise raus gab? Also zu Beginn des Prozesses und auch direkt nach der Verhaftung, also ein halbes Jahr vor Prozessbeginn, war die mediale Aufmerksamkeit auf jeden Fall erstmal sehr groß. Das fing an mit einem lokalen Blättchen in dem Stadtteil, wo die drei verhaftet worden sind, und hat sich eigentlich durch die gesamte lokale Presse hier gezogen. Wobei die Presse, müssen wir da sagen, hat eigentlich die Version der Bullen 1:1 übernommen und da drin eher halt den Verurteilungswillen halt irgendwie weiter nach außen getragen und weiter bekräftigt. Und das auch mit so sehr pathetischen Formulierungen, dass es der Polizei gelungen sei, ins Herz der anarchistischen Szene zu stechen beispielsweise. Also Presse. Ja, oder also das sind genau, so war es auf jeden Fall ganz zu Beginn, als sie festgenommen wurden, war so sehr viel Berichterstattung und dann hat das während des Prozesses eigentlich relativ weit abgenommen oder es gab dann ja so punktuell mal was als irgendwelche, beispielsweise zu diesem Herrgesell oder so. Und dann natürlich erst wieder zur Urteilsverkündung. Dazwischen war dann gar nicht mal mehr so viel. Und na, wenn die Medien auch eher die Bullenversion übernommen haben, was ja relativ oft auch passiert, war es dann auch Ziel von einem UnterstützerInnenkreis oder von der Szene allgemein, da eine gesellschaftliche Debatte zu beeinflussen? Und wurde darauf hingearbeitet? Also ich würde sagen, es war jetzt kein Ziel in dem Sinne, weil dann hätte, also weil es eine bewusste Entscheidung war, beispielsweise gar nicht mit der Presse in Kontakt zu kommen und oder zu treten und nicht auf Anfragen dererseits zu antworten. Und also nicht mit der Presse zu reden, war halt eine bewusste Entscheidung. Aber deswegen würde ich nicht sagen, dass es nicht eine gesellschaftliche Debatte gab, sondern es gab eben auch Öffentlichkeitsarbeit aus dem UnterstützerInnenkreis oder Veröffentlichung von Texten. Es gab eine Vollversammlung in der Flora, Infoveranstaltungen, auch nicht nur in Hamburg, sondern in verschiedenen Städten. Und das richtet sich dann natürlich eher an Leute, die sich solidarisch zeigen mit dem Verfahren oder sich da solidarisch drauf beziehen. Ja, und wie gesagt, wir haben eher das solidarische Umfeld adressiert und da ging es uns ganz klar auch darum, die Gegenöffentlichkeit zur Perspektive der Generalstaatsanwaltschaft, der Bullen und des Gerichts zu machen und dass da eine Gegenöffentlichkeit in dem Sinne, dass Leute halt eben den Lügen und den Versionen halt irgendwie der Repressionsorgane nicht ohne eine Gegenstimme ausgeliefert sind und dem nicht halt aufsitzen da drin, gerade wenn es um so hohe Vorwürfe geht. Ja, und es war zum Beispiel auch ein Anliegen, dann Briefe von den beiden im Knast, die die dann zu veröffentlichen, um denen eben auch eine Stimme zu geben, dass die Möglichkeit haben, sich nach außen zu wenden, was ansonsten in der Isolation vom Knast eben nicht möglich ist. Und für uns war es ganz klar ein Ziel, dass Diskussionen innerhalb von solidarischen Umfeldern stattfinden und da eben bewusst nicht öffentlich, weil wir uns bewusst entschieden haben, nicht mit Presse zusammenzuarbeiten und Presse dazu vertrauen. Als die drei festgenommen worden sind, hatte ich den Eindruck, dass eine krasse Solidaritätswelle losgegangen ist und sehr viele Aktionen stattgefunden haben. Vielleicht habt ihr Lust, ein bisschen was drüber zu erzählen, was es so an unterschiedlichen Soli-Aktionen gab, zu Beginn, aber auch über den Prozess hinweg. Also ja, also ich, es war auf jeden Fall echt krass, also am Anfang, insbesondere in den ersten Monaten, aber ich würde sagen, eigentlich durchgehend gab es total viel Solidarität aus total unterschiedlichen Kontexten. Das ist alles nochmal genauer auch dokumentiert auf dem Blog, aber also insbesondere in Hamburg hat man das zum Beispiel total lange im Stadtbild gesehen mit so Graffitis oder so, die sich auf die drei bezogen haben. Es gab, was ja vorhin schon gesagt wurde, wurde jeder Prozesstag von einer Kundgebung begleitet. Es gab Demos, es gab mehrere Kundgebungen zum Knast. Es gab oder gibt immer noch eine Radiosendung, so eine Anti-Knast-Radiosendung in Solidarität mit den Dreien. Es wurden, also die haben auch selber gesagt, wie viele Tausende von Briefe sie bekommen haben. Und es gab natürlich auch total viel direkte Aktionen und Sabotagen überall. Ich weiß gar nicht, vielleicht fällt dir noch mehr ein. Naja, mir fällt ein, dass jede Menge Geld gesammelt wurde für die Prozessbegleitung und für die drei, weil das Ganze ja natürlich echt richtig Geld kostet und da sehr viel zusammengekommen ist immer wieder und immer wieder auch irgendwie viel gebraucht wird. Aber mir fällt auch ein, dass vieles, was geplant war, was stattgefunden hätte, eben auch nicht stattfinden konnte, weil ja einfach kurz nach Prozessauftakt diese Pandemiesituation losging und somit große öffentliche Veranstaltungen, die auch schon geplant waren, wie teilweise auch Kundgebungen oder beispielsweise der Tattoo Circus hier in Hamburg, der auch in Solidarität mit den drei stattgefunden hätte, abgesagt werden mussten und eben auch viele Infoveranstaltungen und auch Veranstaltungen in anderen Städten so in der Form nicht stattgefunden haben und wir deswegen, wir und alle anderen, die sich da solidarisch drauf bezogen haben, halt auch schon unter erschwerten Bedingungen da handeln mussten und trotzdem bemerkenswert viel gelaufen ist, was sehr gut war für alle Beteiligten und was auch viel Kraft gegeben hat und was die drei auch immer wieder gesagt haben, dass ihnen das sehr dabei geholfen hat, die Köpfe oben zu behalten. Jetzt sind die drei ja erstmal raus. Was würdet ihr sagen, welche Art, welche Form von Solidarität macht in der momentanen Situation Sinn? Was kann man noch tun? Also ich würde erstmal sagen, also jede Form von Solidarität macht immer Sinn oder ist immer sinnvoll oder es gibt irgendwie keine sinnlose Solidarität. Aber was wir wichtig finden, ist, dass Leute sich halt selber dazu Gedanken machen und sich für sich überlegen, welche Form, welche Aktionsform, welche Form der Solidaritätsbekundung für sie selber passt und da eigene Formen sich zu überlegen. Und dann würde ich sagen, macht irgendwie alles Sinn. Und was ja gerade schon gesagt wurde, die Rückmeldung war halt auch so, egal welche Art von Solidarität gelaufen ist, hat alles total viel Kraft gegeben und auch nicht nur den Dreien, sondern auch dem Umfeld. Also auch für uns war jedes Soli-Foto beispielsweise total cool und total schön. Möchtet ihr noch irgendwas hinzufügen? Gibt es Dinge, die ihr noch wichtig findet zu erwähnen? Was ich wichtig finde zu erwähnen, ist, dass wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, welches Ziel und welche Ziele mit Repression verbunden sind, dass es immer darum geht, zu spalten, Angst zu machen und Leute von dem, was sie selber sinnvoll und richtig finden, eigentlich abzuhalten. Und da müssen wir hier jetzt, oder können wir hier jetzt sagen, nach anderthalb Jahren, dass dieses Ziel von Spaltung auf jeden Fall nicht erreicht wurde. Wir haben gerade erzählt, wie viele Bezugnahmen es gab, wie viele Soli-Aktionen es gab, wie viel Öffentlichkeit es da drin auch gab, dass das ein Part war, wo dieser Repressionsschlag auch viel Kraft und viel Zuversicht uns gegeben hat und dazu geführt hat, dass viele nochmal enger zusammengerückt sind und eben da drin halt auch das gemeinsam und kollektiv überstanden haben und sich nicht der Angst total hingegeben haben. Ja, also genau, das finde ich auch. Es ist halt total schwer und total hart, so geliebte Menschen im Knast zu wissen und sie auch einfach schmerzlich zu vermissen. Und natürlich löst das irgendwie auch Angst und Trauer und Unsicherheiten aus. Aber genau das, was eben Repressionen erwirken soll, ist, würde ich auch sagen, eigentlich ist genau das Gegenteil passiert, dass dadurch wir eigentlich nur stärker zusammengewachsen sind oder stärker geworden sind. Und wenn der Staat darauf abzielt, unsere Strukturen zu zerstören, dann weit gefehlt. Also genau das Gegenteil ist passiert. Das ist schön zu hören. Dann würde ich mich an der Stelle für das Interview bedanken. Und egal wie die Sache weitergeht, ob das Urteil so bestehen bleibt, ob die drei noch mal rein müssen, wünsche ich euch und natürlich auch den dreien viel Kraft. Freiheit für alle Gefangenen.